No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. Baby, sag mir, warum lässt du mich allein? Ich bin laut, geh dir dann und trinke sie. Aber Baby, bitte, du musst mir verzeihen. In meinem Kopf war wieder diese Melodie. Na, na, na, Baby, sag mir, warum lässt du mich allein? Ich bin laut, geh dir dann und trinke sie. Aber Baby, bitte, du musst mir verzeihen. In meinem Kopf waren wieder diese Melodien. Baby, ich weiß, du hast was alles nicht verdient. Du warst neben mir, da war ich noch ein Dieb. Sag, wie oft hab ich dich schon enttäuscht. Sag, wie oft hast du dich wieder neu verliebt. Und mich schon so viele Bitches, aber keine von denen kann sich mit dir messen. Na, na, na, na. Heute kennen mich so viele, aber du kennst mich am besten. Na, na, na. Ich bin wieder unterwegs, ich seh tausend Farben, ja. Du machst dir wieder Sorgen, du hast tausend Fragen. Ich verletz dich immer wieder, du hast tausend Namen, ja. Du nennst mich Kapital, doch ich hab tausend Namen. Du nennst mich Kapital, doch ich hab tausend Namen. Baby, sag mir, warum lässt du mich allein? Ich bin laut, geh dir weg und trinke sie. Aber Baby, bitte, du musst mich verzeihen. In meinem Kopf war wieder diese Melodie. Na, na, na, Baby, sag mir, warum lässt du mich allein? Ich bin laut, geh dir weg und trinke viel. Aber Baby, bitte, du musst mich verzeihen. In meinem Kopf war wieder diese Melodie. Du weißt doch selber gerade, was du hier verpasst, ja, ja, ja. Und ich frag mich, warum kennst du nicht um mich? Jedes Wochenende fühlst du mir so krass an. Keiner von den Fotzen kennt dich so wie ich. Du rufst wieder mal nicht an, ich weiß Bescheid. Du bist draußen unterwegs mit deinen Jungs. Baby, diesmal kann ich dir nicht mehr verzeihen. Und du stinkst auf deine Maus und mich nach Luft an. Vielleicht sollte ich mir ein Body holen. Und nochmal chillen mit paar Vollidioten. Vielleicht geh ich in den Club, vielleicht trink ich heute mehr als einen Schluck. Baby, baby, wie gefällt dir das? Du hast Kater, ich hab Spaß, sehr viel in meinem Kopf und bisschen Whisky in meinem Glas. Das ist diese Liebe, ihr bleibt ganz stabil. Doch ich muss dir sagen, du hast grad verkackt bei mir. Baby, baby, baby, glaub mir, dass ich sehe es nicht mehr ein. Für dich ist es alles immer nur ein Spiel. Ab heute gehe ich und lasse dich allein. Ich höre selber gerade diese Melodie. Na, na, na, baby, glaub mir, dass ich sehe es nicht mehr ein. Für dich ist es alles immer nur ein Spiel. Ab heute gehe ich und lasse dich allein. Ich höre selber gerade diese Melodie. Baby, sag mir, warum lässt du mich allein? Ich bin laut, geh dir dann und trinke sie. Aber Baby, bitte, du musst mich verzeihen. In meinem Kopf war wieder diese Melodie. Na, na, na, Baby, sag mir, warum lässt du mich allein? Ich bin laut, geh dir dann und trinke sie. Aber Baby, bitte, du musst mich verzeihen. In meinem Kopf war wieder diese Melodie.